Es wurde schon viel erzählt über die Kinder dieser Stadt, über den, den es zum Stadion zieht, weil er sonst nichts anderes hat. Bei uns liebt man den Fußball, er hat Herz und Verstand. Hier ist die pure Leidenschaft in jede Seele eingebrannt. Wenn wir in der Kurve stehen, in eure Augen sehen, dann ist uns eins gewiss, dass da mehr als nur Fußball ist. Eine Flamme, die immer brennt, Dynamo jeder kennt. Ein zwölfter Mann bringt ihr unseren Verein voran. Für manche ist es nur ein Spiel, doch für euch ist es das Leben. Werdet ihr alles geben? Dresden ist die Stadt, in der König Fußball regiert. Und auch bei jedem Auswärtsspiel die Sportgemeinschaft triumphiert. Wenn wir in der Kurve stehen, in eure Augen sehen, dann ist uns eins gewiss, dass da mehr als nur Fußball ist. Eine Flamme, die immer brennt.